dich warten. Mach dir keine Sorgen um mich, klar, ich warte auf dich. Klar, doch ich warte auf dich. Klar, doch ich warte auf dich. Zwar nicht im Garten, stricken Team Großmutters ab, unterwegs ich wart. Und in der Schule ich wart. Und in der Disco ich wart. Ich warte auf dich. Klar, doch ich warte.